Lügen, die ich gesagt, den Zweifeln, die ich vertrag, den Träumen, die ich zerbrach. Leb wohl den Freunden, die keine sind, den Nieten, die man gewinnt, dem Lachen, das traurig macht. Leb wohl. Ich will einen neuen Anfang wagen und muss lernen, leb wohl zu sagen. Raus aus den alten Illusionen, die so wie Ketten sind. Du bist die Ruhe in mir, die Insel, wenn ich verliere. Und nie sage ich zu dir, leb wohl. Aufstieg vor dem Fall, den Worten mit zu viel Hall, den Träumen aus Bergkristall, leb wohl. Den Wellen, die vor mir fliehen, den Tagen im Sommergrün, den Mädchen so zart und schön, leb wohl. Ich will einen neuen Anfang wagen und muss lernen, leb wohl zu sagen. Raus aus den alten Illusionen, die so wie Ketten sind. Doch du bist die Ruhe in mir, die Insel, wenn ich verliere. Und wie sage ich zu dir? Oh.